Aufgabe 2a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme! Eins, zwei und eins, zwei, drei, vier. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.